1. Die sind die Könige des Lands, die Israeliten besiegten und deren Territorium sie in Besitz nahmen, es umfasst das Gebiet östlich des Jordans, vom Ahnenfluss bis zum Hermannsgebirge sowie die gesamte östliche Steppe. 2. Dazu gehört Sihon, der König der Amoriter, der in Heshbon residiert und ein Gebiet beherrschte, das von Aroram Ahnenfluss über die Mitte des Tals und die Hafte Gileads bis zum Jabbokfluss, der Grenze der Ammoniter, reichte. 3. Sein Herrschaftsgebiet erstreckt sich zudem über die Steppe bis zum See Genezareth im Osten und bis zum Toten Meer, dem Salzmeer, ebenfalls im Osten, in Richtung Beth Jeskimot, sowie von Teman am Fass der Pisgahange. Ebenso besiegten sie das Gebiet Ogs, des Königs von Bashan, der zu den letzten der Riefeiter Zalti und in Ashtaroth Soeidre residiert. 5. Og herrschte über das Hermannsgebirge, Salcha und ganz Bashan bis zur Grenze der Geschurete und Marschateite, einschließlich der Hafte Gileads bis zur Grenze Sihans, des Königs von Heshbon. 6. Dies Könige wurden von Mose, dem Diener Jahwes, und den Israeliten besiegt, anschließend übergab Mose das erobert Land den Rubeniten, Gaditern und dem Halbenstamm Manas als Igentum. 7. Im Folgenden werden die Könige des Lands aufgeführt, die Josua und die Israeliten westlich des Jordans besiegten, von Bulgad im Libanontal bis zum Karlengebirge, das sich nach Seir erstreckt, Josua verteilt deren Land den Stammen Israels Jemus ihren Juligen Anteilen als Besitz. 8. Diocese Gebiet umfasst die Bergregion, die Niederung, die Araber, die Berghange, die Steppen das Sudland, Welsh die Territorien der Hetheter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hueter und Jebusiter einschloss. 9. Zu den besiegten Herrschern sollten der König von Jericho sowie der König von Ari, das nahe Bethel gelegen ist. 10. Ebenso wurden der König von Jerusalem und der König von Hebron besiegt. 11. Des Weiteren waren der König von Jarmut und der König von Lachish unter den besiegten. 12. Hinzu kamen der König von Eglon und der König von Giza. 13. Ferner wurden der König von Debir und der König von Jeddah bezwungen. 14. Dazu gehorten auch der König von Homer und der König von Arad. 15. Weiterhin besiegten sie den König von Libna und den König von Adullam. 16. Unter den besiegten befanden sich der König von Makeda und der König von Bethel. 17. Ebenso wurden der König von Tapuak und der König von Hefer besiegt. 18. Des Weiteren sollten der König von Afek und der König von Sharon zu den besiegten. 19. Hinzu kamen der König von Maiden und der König von Hazer. 20. Ferner wurden der König von Skimrameren und der König von Akshaf bezwungen. 21. Dazu gehorten auch der König von Tarnak und der König von Megiddo. 22. Weiterhin besiegten sie den König von Cades und den König von Jochnim am Carmel. 23. Unter den besiegten befanden sich der König von Dor, das zu Naphat Dor gehort, sowie der König der Heiden von Gilgal. 24. Schließlich wurde der König von Tirzah besiegt, insgesamt waren es 31 Könige.